Erster Salomo zählte viele Arbeiter. Es waren 70.000 Träger. Es waren 80.000 Steinmetze. Und 3.600 Aufseher. Zweiter Salomo schickte eine Nachricht an König Huram. Huram war König von Tyrus. Salomo sagte, du hast meinem Vater David geholfen. Du hast ihm Zedernholz geschickt. David baute damit einen Palast. Bitte hilf auch mir. Dritter, ich will einen Tempel für Gott bauen. Ich will ihn Gott weihen. Dort soll man Weihrauch verbrennen. Man soll dort Brot opfern. Man soll Tiere opfern. Das soll jeden Morgen und Abend geschehen. Auch an Sabbaten und Festen. Das ist wichtig für Israel. Vierter, der Tempel soll sehr groß sein. Unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Fünfter, niemand kann Gott ein Haus bauen. Der Himmel ist nicht groß genug für ihn. Ich bin nur ein Mensch. Ich kann ihm kein Haus bauen. Ich kann nur Weihrauch für ihn verbrennen. Sechster, bitte schicke mir einen Mann. Er soll gut arbeiten können. Er soll mit Gold, Silber und Bronze arbeiten. Auch mit Eisen und Stoffen. Er soll Bilder schnitzen können. Er soll mit meinen Künstlern arbeiten. Diese Künstler hat mein Vater David gefunden. Siebter, schicke mir auch Zedernholz. Und Zypressenholz und Sandelholz. Das Holz soll vom Libanon kommen. Deine Leute können gut Holz fällen. Meine Leute helfen deinen Leuten dabei. Achter, ich brauche sehr viel Holz. Das Haus soll sehr groß und schön sein. Neunter, ich gebe deinen Holzfällern Essen und Trinken. Ich gebe 20.000 Koa Weizen. Und 20.000 Koa Gerste. Ich gebe 20.000 Bad Wein. Und 20.000 Bad Öl. Zehnter, König Huram von Tyrus antwortete. Er schrieb einen Brief an Salomo. Er sagte, Gott liebt sein Volk. Darum hat er dich zum König gemacht. Elfter, Huram sagte, Gott Israels sei gelobt. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er gab König David einen klugen Sohn. Dieser Sohn kann einen Tempel bauen. Er kann auch einen Palast bauen. Zwölfter, ich schicke dir jetzt einen Mann. Er ist sehr geschickt und klug. Sein Name ist Huram Abi. Dreizehnter, seine Mutter war aus Den. Sein Vater war aus Tyrus. Er kann mit Gold, Silber und Bronze arbeiten. Auch mit Eisen, Steinen und Holz. Er kann mit bunten Stoffen arbeiten. Er kann Bilder schnitzen. Er kann alle Kunstwerke machen. Er arbeitet mit deinen Künstlern. Und mit den Künstlern deines Vaters David. 14. Mein Herr soll nun das Essen schicken. Den Weizen, die Gerste, das Öl und den Wein. Das hat er versprochen. 15. Wir werden Bäume im Libanon fällen. So viele, wie du brauchst. Wir bringen sie über das Meer nach Jaffo. Das Holz schwimmt auf dem Wasser. Du kannst es dann nach Jerusalem bringen. 16. Salomo zählte alle Fremden. Sie lebten im Land Israel. Sein Vater David hatte sie auch gezählt. Es waren 153.600 Menschen. 17. Von diesen Fremden machte er 70.000 zu Trägern. 80.000 wurden Steinmetze im Gebirge. 3.600 wurden Aufseher. Sie sollten die Arbeiter leiten.